TKKG Junior, Folge 10. Nachts im Gruselpark. Eine Gruseltour im stillgelegten Freizeitpark, da sind TKKG natürlich mit dabei. Zwischen ramponierten Achterbahnen und einem kaputten Riesenrad genießen die Kinder die schaurige Stimmung. Aber plötzlich sind einige Handys und Tims Portemonnaie verschwunden. Ist der Gruselpark etwa doch nicht verlassen? Spukt es dort vielleicht sogar? Ein unheimlicher Fall für die vier Nachwuchsdetektive. TKKG, hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die coolsten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Kein Weg zu weit und kein Problem zu schwer. TKKG, wir sind die Profis, bitte sehr. Tim ist der Sportliche, ist clever und sehr mutig. Für Ungerechtigkeiten hat er überhaupt nichts übrig. Karl, der Computer, hat ein super Gedächtnis. Ohne dies Wissen wären die vier ganz schön aufgeschmissen. Klößchen heißt eigentlich Willi Sauerlich. Wie viel er naschen kann, jam, sehr verwunderlich. TKKG ist völlig undenkbar. Ohne Gabi, Glockner und den Cockerspaniel Oscar. Hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Wir kennen alle Tricks und haben ihn raus auf den Weg. Zusammen sind wir TKKG. Steckrübensuppe. Schon zum dritten Mal in 2 Wochen. Fällt denen eigentlich nichts anderes ein? Also mir hat's geschmeckt. Mir auch. Ihr müsst das Schulessen aber auch nur dienstags ertragen, wenn wir lang haben. Klößchen und ich jeden Tag. So schlecht ist es ja auch wieder nicht. Nur immer Steckrüben nerven. Steckrüben sind nun mal ein Wintergemüse und außerdem ziemlich gesund. So langsam könnte es aber auch mal wieder wärmer werden. Wird Zeit, dass der Frühling kommt. Oh, ja, ich wollte gerade fragen, ob wir nicht wieder reingehen können. Ist ganz schön kalt. Ja. Nur mal kurz die Beine vertreten. Wir sitzen gleich noch lang genug. Oh, 2 Stunden Kunst. Ich glaube, heute müssen wir unseren Sitznachbarn zeichnen. Na super. Dann gib dir mal Mühe, Klößchen. Ich will gut aussehen. Gesichter zeichnen kann ich überhaupt nicht. Häuser und alles, was irgendwie technisch ist, kein Problem. Aber Menschen und Tiere geht gar nicht. Ach, das finde ich eigentlich ganz cool. Du sitzt in Kunst ja auch neben Anna. Und die zu malen ist einfach. Große Augen, Pferdeschwanz, Stupsnase, Sommersprossen, fertig. Hey, Anna ist meine Freundin. Und? Eine Stupsnase hat sie trotzdem. Aber hey, ich mag Stupsnasen. Wirklich, alles gut. Dein Glück. Dann mache ich's dir mal einfach, mich zu zeichnen, Klößchen. Tim drehte sich zur Seite und steckte sich etwas in den Mund. Ein leuchtend gelbes Gruselgebiss. Kennt ihr das noch? Na klar, das Originalgebiss von Dark Zombie. Ist heute noch genauso eklig wie letztes Halloween. War das nicht so ein Zombie-Typ aus einem Computerspiel? Nicht aus irgendeinem, sondern aus dem Computerspiel. Oh, Tim, nimm das raus. Ja. Nee, lass drin. So kann sogar ich dich zeichnen. Ah, jetzt klingelt's. Du willst das Gebiss auf der Gruselfaschingsparty am Freitag tragen. Klar, ich benutze mein Halloween-Kostüm einfach nochmal. Mit Umhang. Menno, Tim, das sollte doch geheim bleiben, als was man sich verkleidet. Oh, zu spät. Hey, ihr. Wollt ihr mal eine richtig coole Gruseltour machen? An einem total abgefahrenen Ort? Klar, warum nicht? Oh, sorry. Wer bist denn du? Alex Grün, 9A. Meinen Eltern gehört das Gelände vom Wunderlandpark. Da gibt es 108 Spinnenarten. Ach, echt? Krass. Ich bin zwar Tierfreundin, aber Spinnen... Naja. Und da gibt's noch viel mehr Tiere. Voll die seltenen Vögel, Bienen, Käfer. Total irre. Jetzt im Winter pennen die natürlich alle oder sind in den Süden geflogen. Da ist tiermäßig so ein bisschen tote Hose. Aber es geht ja auch ums Gruseln. Klingt spannend. Ist es auch. Wunderlandpark. Das ist der stillgelegte Freizeitpark am Stadtrand, oder? Genau. Da wollte ich schon immer mal hin. Ich auch. Viele Tiere und Pflanzen sollen sich dort ihren Lebensraum zurückerobert haben. In der Stadt gibt's ja fast nur noch Beton. Im Frühling ist dort fast so viel los wie im Dschungel. Aber das Heftigste ist, im Park spukt es. Ehrlich? Oh. Ja, Mann. Ist echt gespenstisch dort. Oh. Okay. Wenn ihr wollt, könnt ihr nachher mitkommen. Ein paar andere Schüler sind auch dabei. Alle in spooky Faschingsverkleidung. Das wird der Hammer. Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Also, ich würde mitmachen. Ja, ich auch. Karl? Na gut. Gabi? Also allein lasse ich euch dann nicht hin. Und ich komme nur mit, wenn Oskar mit darf. Klar kommt er mit. Wer ist Oskar? Dein kleiner Bruder? Mein Hund. Von mir aus? Na, Alex, hast du Frischfleisch für die Tour nachher aufgetan? Das wird aufregend, Kids. Rar, viel Spaß! Danke. Werden wir haben. Wer war denn das? Finn und Luisa sind in meiner Klasse. Kommen die nachher auch mit? Ja, vielleicht. Was sagen eigentlich deine Eltern dazu, dass du Gruseltouren in ihrem Park veranstaltest? Na, die dürfen das natürlich nicht wissen. Sie wollten den Park am liebsten neu eröffnen. Aber das ist zu kompliziert und zu teuer. Und weil sie Geld brauchen, sind sie kurz davor, das Grundstück zu verkaufen. Da sollen Häuser drauf gebaut werden und der Park wird abgerissen. Ich mag gar nicht daran denken. Die armen Tiere. Menno, was passiert denn dann mit denen? Die werden sich wohl ein neues Zuhause suchen müssen. Der Park war nicht mehr so gut besucht, hat mir mein Vater mal erzählt. Ja, leider. Hat mehr Geld gekostet, als er eingebracht hat. Und vor ein paar Jahren mussten wir dann schließen. Tut mir leid für euch. Schon gut. Also was ist denn? Seid ihr dabei? Leute, dabei. Dabei. Dabei. Dabei. Alles klar. Um Punkt 4 am Osteingang. Die Tour dauert eine gute Stunde. Aber ihr dürft niemandem davon erzählen. Klar? Klar. Logo. Okay. Ja. Gut, dann bis später. Irgendwas an der Sache ist komisch. Ja, finde ich auch. Ob dieser Alex was vorhat? Ach, der macht doch nur ein bisschen auf dicke Hose, weil seinen Eltern der Park gehört. Kommt sich cool vor, wenn er andere Schüler rumführen kann. Und wenn er was vorhat, dann lasst uns rausfinden, was. Ist doch spannend. Eben. Mit dem werden wir schon fertig. Und noch dazu ist es die letzte Chance, sich den Park anzusehen, bevor er abgerissen wird. Stimmt auch wieder. Interessant wär's auf jeden Fall. Obwohl, 108 Spinnenarten brauche ich nicht in meiner Nähe. Da könnte ich auch drauf verzichten. Wenn das überhaupt stimmt. Das kann Alex sich auch ausgedacht haben, um die ganze Sache gruseliger zu machen. Naja, die Zahl ist schon seltsam. 108 Arten? Als ob jemand die Spinne gezählt hätte. Das hättest du wahrscheinlich gemacht, Karl. Punkt für dich, Gabi. Das hätte ich wirklich. Na, dann kannst du ja später checken, ob die Zahl stimmt. Und jetzt ab ins Warme. Ja. Wer als Erster in der Eingangshalle ist. Hey. Na, warte! Komm, Klößchen! Dicke, graue Wolken hingen am Himmel, als sich TKKG um kurz vor 4 am Osteingang des Wunderlandparks einfanden. Tim und Klößchen, in Zombie- und Skelettverkleidung, waren mit der Bahn gekommen. Karl und Gabi, als Geisterjäger und Vampirmädchen, mit dem Rad. Oskar trug einen selbstgenähten Spinnenumhang mit 8 Beinen. Ein hoher Drahtzaun umgab das Parkgelände. Dahinter wucherten Büsche und knorrige alte Bäume. Über deren Wipfeln ragte das alte, stillgelegte Riesenrad empor. Wow! Irgendwie verwunschen, oder? Total. Was war das? Ich weiß nicht. Oh Mann, es spukt sogar schon hier draußen. Das geht ja gut los. Es kommt aus dem Gebüsch da. Zumindest haben die Gespenster gute Laune. Ihr könnt rauskommen. Oh, was war das? Ich weiß nicht. Es spukt sogar schon hier draußen. Zwei Jungs in blutroten Vampirumhängen kamen hinter einem Busch hervor. Oh, voll die Lappen. Oh, nee. Nick Frenzel und Bennett von Lotso. Mit den beiden waren TKKG in der Schule schon ein paar Mal aneinander geraten. Ben. Für meine Freunde, das weißt du doch, Blondie. Und für seine Feinde auch, Blondie. Was wollt ihr denn hier? Ich fürchte dasselbe wie wir. Was ist, Vierauge? Passt dir irgendwas nicht? Er heißt Karl. Kannst du nicht mal aufhören, Karl ständig wegen seiner Brille aufzuziehen? Das haben wir dir schon mal gesagt. Und mich nennst du nicht Blondie, klar? Ja, genau. Schon gut, schon gut. Schicke Verkleidung. Karl. Findest du? Ja, total cool. Als was gehst du? Als Müllmann? Auf Karls Rücken war ein Waschmittelkanister geschnallt, verbunden mit einem Staubsaugerschlauch. Nee, als Geisterjäger. Sieht man doch wohl. Ghostbusters! Alex und zwei Mädchen aus der siebten traten heran. Na, habt ihr euch schon angefreundet? Geht so. Nicht wirklich. Och, total. Hi, Mann, was geht? Bin ein bisschen spät dran, sorry. Das sind übrigens Selina und Marleen. Hallo. Hi. Zwei Hexen, cool. Da passen wir beiden Vampire doch super zu, oder? Ja. Ja. Das gibt's doch nicht. Das sind Ben und Nick und... sorry, wie heißt ihr vier nochmal? Ich bin Tim. Gabi. Karl. Willi. Aber Freunde nennen mich Klößchen. Oder aber auch... Achtung. Was kommt denn jetzt? Klößchen zog sich die Kapuze seines Anoraks tief ins Gesicht. Darauf schimmerte ein aufgeklebter, leuchtender Totenschädel. Skelly! Und das ist Oskar. Ein Spinnhund. Oh, wie süß. So ein tolles Hundekostüm habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Hat meine Mutter genäht für Halloween letztes Jahr. Cool. Ja, total. Wollen wir dann mal los? Klar, jederzeit. Mhm. Wir stellen eben die Räder ab. Ja. Was ist denn mit Finn und Luisa? Ja, wollten die nicht mitkommen? Eigentlich ja. Aber vielleicht haben sie sich's anders überlegt. Keine Ahnung. Okay, auch gut. Also dann, mir nach, Leute. Aber leise. Niemand darf wissen, dass wir hier sind. Komm, Oskar. Hier lang. Durch ein Loch im Gitterzaun schlüpften alle in den alten Vergnügungspark. Alex in schwarz-rotem Dracula-Umhang vorneweg. Das Gelände war völlig verwahrlost. Farne und Brennnesseln wucherten aus den Zwischenräumen der Gehwegplatten. Gespenstisch wirkende Märchenfiguren standen herum. Hier und da lagen umgestürzte riesige Plastikdinosaurier von Pflanzen überwuchert. Was war das? Ein Dinosaurier, eindeutig. Der da vorne, glaube ich. Ich hab Angst. Ich auch. Lasst euch nicht ärgern. Alles gut. Das ist nur das Riesenrad. Das quietscht manchmal im Wind. Die Gondeln sind alle total verzogen. Hört ihr? Stehe. Du hast recht. Aber gruselig klingt es trotzdem. Jetzt hört mal auf, ja? Macht die ganze Stimmung kaputt. Ach, guck mal. Skelly riskiert eine dicke Lippe. Ist doch wahr. Hey. Habt ihr das auch gesehen? Was meinst du? Ne. Ich auch nicht. Was denn, Tim? Da war irgendwas. Nee, ich sag doch, hier spukt's. Quatsch. Völliger Unsinn. Und wenn doch? Ja, was dann? Leute, es gibt keine Geister und für alles eine rationale Erklärung. Das war bestimmt irgendein Tier. Ja, das wird's gewesen sein. Und was war das jetzt? Eindeutig kein Tier. Lass mal weitergehen. Ja, würde ich auch sagen. Da hinten ist gleich die Geisterbahn. Fährt aber leider nicht mehr. Wir müssen zu Fuß durchlaufen. Komm. Nein. Okay. Gut. Der Weg führte an der alten Achterbahn vorbei. Ein Teil der Schienen war umgekippt. Überall wucherte Gestrüpp. Krass. Unglaublich. Schaut mal da drüben. Ein riesiger Wolfskopf. Das Maul war aufgerissen, die Zähne gefletscht. Keine Panik. Das ist nur der Eingang zur Geisterbahn. Los, kommt. Alex knipste eine Taschenlampe an und verschwand im Wolfsmaul. Beeilt euch! Hey, warte auf uns, ja! Pass auf, wo du hinterher. Na, dann mal hinterher, oder? Ich kann's kaum erwarten. Alex, wo bist du? Tja, ich befürchte, wir müssen auch da rein, Leute. Da wimmelt's bestimmt nur so vor Spinnen. Ja. Na, irgendwo müssen die 108 Arten ja sein. Hallo? Wer ist da? Ruhig, Oskar. Was ist, Tim? Da drüben im Gebüsch war jemand und ist dann abgehauen. Oskar hat auch was bemerkt. Was war das? Ich... Nervennahrung. Möchte noch jemand einen Schokoriegel? Nee. Danke. Was ist Da ist irgendwas passiert. Los, Leute, kommt. Wir brauchen Hilfe. Mit weichen Knien schlichen TKKG und Oskar durch die Geisterbahn. Feucht war es hier drin. Und es roch komisch. Alles voller Spinnenweben. Wo sind die anderen denn bloß? Das wüsste ich auch gern. Hallo? Wo seid ihr? Hier sind wir. Hier drüben. Ein Glück. Geht's euch gut? Ja, aber wir haben kein Licht. Mach hin, es ist stockdunkel hier. Und es stinkt fürchterlich nach Fledermauskacke. Stimmt, hier auch. Ihr müsst den Schienen folgen. Alles klar, wir kommen. Hier entlang, Leute. Komm, Oskar. Spinnen und jetzt auch noch Fledermäuse. Super. Ist tagsüber das ideale Schlafquartier für sie. Ja, und nachts können sie dann im Park rumfliegen und auf Insektenjagd gehen. Fledermäuse nehmen Hindernisse ja mit Hilfe von Echoortung wahr. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, aber... Hatten wir vor den Weihnachtsferien in Biokal. Ja, das stimmt. Hallo? Seid ihr noch da? Ja, hier drüben. Wo sollten wir auch hingegangen sein? Pommes holen? Das sind solche Honk. Ach, nee. Sind so gut wie da. Weiter ging's. An aufgeweichten Pappgespenstern und morschen Skeletten vorbei. Und dann hinter einer Ecke... Jetzt müssen wir eigentlich gleich... Mann, da seid ihr ja endlich. Hat auch Zeit. Hallo, hi. Sag mal, geht's noch? Um so zu erschrecken. Seid ihr wahnsinnig? Mann, ich dachte schon... Wo wart ihr denn so lange? Das dauert halt eine Weile, bis man hier ist. Ja. Was war denn los? Warum habt ihr so geschrien? Da war irgendwer. Oder irgendwas. Und dann hat meine Taschenlampe den Geist aufgegeben. Plötzlich hat mich jemand am Arm berührt und dann habe ich geschrien. Und ich habe mitgeschrien. Ja. Warum habt ihr nicht eure Handytaschenlampen benutzt? Ja. Genau, weil unsere Handys plötzlich nicht mehr da waren. Wie, nicht mehr da? Ja, irgendwer hat die im Dunkeln gezockt. Ja, Mann, das war echt krass. Was? Boah, mein Alter dreht durch. Das ist schon das zweite Mal, dass mir ein nagelneues Smartphone weggekommen ist. Aber sind denn alle Handys weg? Meins ja, meins auch. Ja. Meins auch. Oh. Ohne dich und deine blöde Gruseltour wären wir überhaupt nicht in diesen Mist reingeraten. Ja, wahrscheinlich hast du gar kein Handy mitgehabt. Ja. Und dann hast du deine Funzel ausgemacht und uns alle beklaut. Genau. Nein, das stimmt nicht. Durchsucht mich doch. Ich habe eure Handys nicht. Kannst du haben. Ja. Ey. Und? Nee, nix. Sag ich doch. Und wer ersetzt uns jetzt die Handys? Meins war erst ein halbes Jahr alt. Beruhigt euch erstmal. Wir gehen jetzt nach draußen und rufen die Polizei. Muss das sein? Ich krieg einen Riesenärger mit meinen Eltern. Mhm. Ja, das muss sein. Ja. Hier geht's um Diebstahl. Und mit welchem Telefon wollt ihr die Bullen rufen? Hey, das heißt Polizei, ja? Gabis Vater ist nämlich Kriminalkommissar. Mhm. Von mir aus. Mit meinem. Oder mit meinem. Ich hab auch eins. Ach, eure Handys sind natürlich nicht weg. Wir waren ja auch draußen. Ihr habt's gut. Mein Handy ist noch da, aber das gibt's doch nicht. Was ist, Tim? Fehlt was? Mein Portemonnaie ist weg. Echt? Nee, ne? Was? So ein Mist. Da waren 20 Euro drin. Kurz bevor wir hier rein sind, hast du doch was gehört, oder? Ja, es klang, als ob jemand durchs Gebüsch abgehauen ist. Oskar hat es auch gehört. Vielleicht hat dir dieser jemand dein Geldbeutel ja unbemerkt geklaut. Aber das hätte ich doch gemerkt. Wir haben doch auch nicht gemerkt, dass uns die Handys gezockt wurden. Nee, haben wir nicht. Leute, wir gehen jetzt erstmal raus und rufen die Polizei. Na gut, hier drin ist das echt so unheimlich. Kommt, hier lang. Die Polizei war schnell informiert. Und die kleine Gruppe marschierte in Gedanken versunken zurück in Richtung Osteingang, als plötzlich zwei riesige Augen im Dämmerlicht zu leuchten begannen. Was geht denn jetzt ab? Ich hab doch gesagt, dass es hier spukt. Ruhig, Oskar. Da hinten steht jemand. Shit. Vielleicht ein Werwolf. Unsinn. Oh, schnell, Leute! Nicht sie weg! Als säße ihnen der Teufel im Nacken, rannten alle zu dem Loch im Zaun und kletterten nach draußen. Schnell! Mann, was war das denn? Keine Ahnung. Ein Werwolf, sag ich doch. Zumindest klang es wie einer. So ein Quatsch, die gibt es überhaupt nicht. Die Leuchtaugen kannte ich schon. Aber der Werwolf ist neu. Ich hab mir vor Angst fast in die Hose gemacht. Ich auch. Mann. Hey, wo sind unsere Fahrräder, Karl? Die haben wir doch hier am Zaun abgestellt. Und nicht abgeschlossen. Schön blöd. Oh nein. Menno, wie doof. Das fehlt gerade noch. Was ist los? Unsere Fahrräder sind weg. Oh, super. Nee. Echt jetzt? Oh. Jetzt wurde zumindest allen was geklaut. Außer dem Dicken. Das habe ich gehört. Die Polizei müsste gleich hier sein. Hat dein Vater heute Dienst, Gabi? Nee, der hatte Frühschicht. Ist vielleicht auch ganz gut so. Die Polizei rückte an und nahm Namen, Adressen, die Aussagen und Verlustanzeigen der Bestohlenen auf. In 3 Streifenwagen wurden anschließend alle nach Hause und ins Internat gebracht. Alle Eltern und Direktor Freund wurden verständigt. Es gab ziemlichen Ärger für die Beteiligten, aber der war, zumindest für TKKG, am nächsten Tag nach Unterrichtsende schon wieder vergessen. Denn Karl platzte mit Neuigkeiten ins Adlernest. Unsere Fahrräder sind wieder da, Gabi. Was? Das gibt's nicht. Erzähl. Ich habe eben nach der Physik AG noch kurz mit Flo gequatscht und ihm erzählt, dass die Räder gestern geklaut wurden. Mhm. Und da meinte er, dass meine olle Möhre hier unten im Fahrradkeller steht. Was? Da bin ich gucken gegangen und bingo, da steht mein Rad. Und daneben deins, Gabi. Ist ja ein Ding. Aber woher wussten die Diebe, dass die Räder hierher gehören? Wahrscheinlich, weil sie im Internat wohnen. Die Räder? Die Diebe natürlich. Meinst du wirklich? Ja, klar. Eine andere Möglichkeit gibt's doch nicht. Oh. Das waren bestimmt dieselben Typen, die in der Geisterbahn die Handys geklaut haben. Glaub ich auch. Die haben zuerst die Handys gemobst und sind dann mit unseren Fahrrädern hierher gefahren. Oh. Ich habe direkt mal Fingerabdrücke an den Lenkern genommen. Cool. Wäre jetzt auch mein Vorschlag gewesen. Super, Karl. Mann, was du alles denkst. Hm. Zufall. Ich hatte vor neulich noch unser Fingerabdruckset im Ranzen. Schnell die Lenker mit Graphitpulver eingepinselt, durchsichtiges Klebeband drauf und das dann ins Notizbuch geklebt. Fingerabdrücke gesichert. Karl Vierstein, die wandelnde Datenbank. Hm. Aber dann scheidet Alex als Täter ja aus. Er ist doch mit uns zusammen im Polizeiwagen ins Internat gebracht worden. Ja. Auf 2 Fahrrädern ist er nicht gefahren. Und Ben und Nick leider auch nicht. Denen hätte ich die Klauerei sogar zugetraut. Ja, ich auch. Und dass die 2 die Handys gezockt haben und jemand anderes die Räder, ist auch Quatsch. Ja, dafür haben sie auch zu heftig reagiert, als ihre Telefone weg waren. Das war echt. So gute Schauspieler sind die nicht. Das stimmt. Selina und Marlene können wir, glaube ich, rauslassen. Mhm. Bleibt noch Alex. Der auch beklaut wurde. Ob er mit den Dieben unter einer Decke steckt? Oder unter einem Geisterbettlaken? Vielleicht ja. Und was ist mit dem Werwolf und den leuchtenden Augen? Und mit meinem Portemonnaie? Darüber haben wir noch gar nicht geredet. Stimmt. Das muss ja auch irgendjemand geklaut haben. Also, eins ist ja wohl klar. Werwölfe gibt's nicht. Und dein Geldbeutel wird bestimmt wieder auftauchen, Tim. Genau wie die gestohlenen Handys. Weil wir die Diebe schnappen werden. Ja! Na dann los! Stellen wir erstmal Alex zur Rede. Okay. Mhm. Doch im Zimmer, das Alex mit einem Klassenkameraden bewohnte, war niemand. Fehlanzeige! Ein nagelneuer Laptop stand auf einem der beiden Schreibtische. Hey, vom Feinsten das Teil. Hat bestimmt eine Stange Geld gekostet. Hat der Alex gehört? Oder seine Mitbewohner, wer immer das ist. Gabis Blick fiel auf eine Visitenkarte, die neben dem Laptop lag. Oh. Elektrokiosk. Ankauf und Verkauf von gebrauchten Handys. Bingo, das ist doch eine Spur, Leute. Auf jeden. Was machst du, Gabi? Na, ich ruf da an. Was denn sonst? Oh. Hallo, bin ich da richtig beim Elektrokiosk? Ich würde nämlich gerne ein gebrauchtes Smartphone kaufen und wollte mal fragen, ob vielleicht was Neues reingekommen ist. Vor einer Stunde erst? 5 Stück? Wie alt ungefähr? Okay, dann komme ich vielleicht später vorbei und sehe sie mir an. Darf ich fragen, wer sie Ihnen verkauft hat? Nein, ist klar. Ich dachte, es wäre vielleicht mein Cousin gewesen. Der steigert die immer im Internet. Zu zweit? Ach, nee, dann war er es nicht. Okay, danke. Tschüss. Und? Sie haben vor einer Stunde 5 neue Handys reingekriegt. Eins so gut wie neu, eins höchstens ein halbes Jahr alt, der Rest ein bisschen mehr. Das sind bestimmt die 5 von gestern Abend. Mhm. Garantiert. Hast du rausgekriegt, wer die Handys in den Laden gebracht hat? Das durfte die Verkäuferin nicht sagen. Sie meinte nur, dass sie zu zweit waren. Zum Elektrokiosk braucht man von hier 10 Minuten mit der Bahn. Ach, echt? Woher? Habe ich gerade im Netz gecheckt. Ich habe mein Handy zum Glück ja noch. Gute Arbeit, Herr Sauerlich. Danke. Dann könnten also 2 Schüler vom Internat nach der 5. oder 6. hingefahren sein und die Handys verkauft haben. Absolut. So. Was machst du da, Karl? Ich nehme Fingerabdrücke vom Laptop. Cool. Die können wir dann gleich mit denen von den Lenkern vergleichen. Ja. Beeil dich. Alex und sein Mitbewohner können jeden Moment wieder hier sein. So, bin gleich fertig. Karl zog einen durchsichtigen Klebestreifen mit grauem Graphitpulver vom Laptopdeckel und pappte ihn in sein Notizbuch. Als sich die Tür öffnete... Hey, was macht ihr Pimpf hier drin? Seid ihr am Rumschnüffeln oder was? Und Finn und Luisa im Zimmer standen. Doc, wir haben Alex gesucht. Ja. Ist aber leider nicht da. Nö. Schicker Laptop übrigens. Deiner? Ja. Was dagegen? Lass bloß die Finger davon. Den darf noch nicht mal ich anfassen. Oh. Wir wollten grad los. Ja. Wenn ihr Alex irgendwo seht, sagt ihm, wir haben was mit ihm zu besprechen. Was Dringendes. Machen wir. Zerstopp. Aber plötzlich. Bis dann. Tschüss. Ciao. Also ist Finn der Mitbewohner von Alex. Sieht ganz so aus. Der gestern noch wissen wollte, ob wir das Frischfleisch für die Gruseltour sind. Stimmt. Und da hat diese Luisa noch gemeint, dass es aufregend wird. Mhm. So, ich würde sagen, die Fingerabdrücke vom Laptop sind dieselben wie die auf Gabis Fahrradlenker. Hier, schaut mal. Karl hielt den anderen sein Notizbuch hin. Beim Daumen sieht man es besonders gut. Du hast recht. Echt, meint ihr? Na klar, das sind dieselben. Das heißt, Finn war einer der beiden, die gestern eure Räder geklaut haben. Ja, und Luisa war wahrscheinlich die andere. Das mit Luisa können wir nicht beweisen, solange wir keinen Fingerabdruck von ihr haben. Und Finn kann mein Rad im Fahrradkeller auch zufällig angefasst haben. Ja, ist klar. Der geht da einfach rein und begrapscht alle Räder, die da stehen. Nie im Leben. Glaube ich auch nicht. Aber wenn Finn und Luisa die Fahrraddiebe sind, dann haben die doch auch 100 pro die Handys in der Geisterbahn geklaut. Und vor einer Stunde im Elektrokiosk verkauft. Die hatten eben Jacken an und Mützen auf. Die kamen bestimmt gerade daher. Möglicherweise war es so. Können wir nur leider auch nicht beweisen. Obwohl die Visitenkarte vom Elektrokiosk, die neben Finns Laptop lag, ein weiteres Indiz ist. Aber wie hängt Alex in der ganzen Sache mit drin? Vielleicht teilen sie durch 3. 5 Handys bringen bestimmt ganz schön was ein. Das würde erklären, warum Finn und Luisa was Dringendes mit ihm zu besprechen haben. Ja. Aber wenn Alex mit drinstecken würde, wäre sein Handy doch nicht verkauft worden. Stimmt. Ja, das wäre ganz schön bescheuert. Ich finde, wir sollten nachher einfach nochmal zum Park fahren. Vielleicht finden wir noch mehr Indizien. Oder Tims Portemonnaie. Oh, das wäre cool, ja. Gut, dann würde ich vorschlagen, dass Karl und ich erstmal nach Hause fahren. Essen, Hausaufgaben machen und Oscar holen. Gut. Okay. Und um 5 treffen wir uns alle am Osteingang vom Park. Dann ist es noch nicht dunkel und wir können was sehen. Okay? Okay. Es dämmerte bereits, als TKKG und Oskar durch das Loch im Gitterzaun in den Wunderlandpark schlüpften. Wie ausgestorben lag das Gelände da. Niemand war zu sehen. Lasst uns erstmal zur Geisterbahn gehen. Spuren suchen. Und vielleicht liegt da ja auch irgendwo mein Geldbeutel, wenn er nicht geklaut wurde. Den finden wir schon. Da lang müssen wir, Richtung Riesenrad. Na dann kommt. Das ist der Werwolf. Wie oft soll ich eigentlich noch sagen, dass es die nicht gibt? In Deckung! Die Freunde versteckten sich neben einer riesigen, umgestürzten Clownfigur. Und tatsächlich. Als sie um die Ecke lugten, konnten sie rechts vor sich im Dämmerlicht die Umrisse eines großen Tiers erkennen. Ruhig, Oskar. Ich dachte, Werwölfe gibt es nicht, Karl. Tu tut's ja auch nicht. Und was ist das denn da drüben? Keine Ahnung. Hey, was kommt denn jetzt? Die Augen des Clowns, neben dem sie kauerten, leuchteten plötzlich. Das sind bestimmt die Lichter von gestern. Aber hier gibt's doch gar keinen Strom. Da steckt ein Trick dahinter. Los, lasst uns gehen. Damit das Viech uns schnappt? Du bist wohl lebensmüde. Das Viech ist ein Tier und anscheinend friedlich. Sonst hätte es uns längst angegriffen. Klößchen, wir beschützen dich. Menno, ich bin echt nicht scharf drauf, im Bauch eines Werwolfs zu landen. Das ist kein Werwolf. Das ist Rudolf. Ja. Hinter TKKG stand ein großer Mann mit einem langen, struppigen Bart. Wer sind Sie? Ihr könnt ruhig du zu mir sagen. Ich bin Otto. Und Rudolf ist mein Schäferhund. Oh. Rudolf, bei Fuß. Ja, fein. Mach schön Platz. Ja, so ist brav. Alles gut, Oskar. Ganz ruhig. Ein Schäferhund? Ich glaub's nicht. Hab ich doch gesagt, dass es keine Werwölfe gibt. Aber wieso hat er denn geheult wie ein Wolf? Das machen Hunde doch eigentlich nur, wenn sie sich einsam fühlen oder im Rudel sind. Das ist bei Rudolf beides nicht der Fall. Ich hab's ihm vor ein paar Tagen beigebracht, um ungebetene Besucher fernzuhalten. Nicht wahr, Rudolf? Au! Oskar, aus! Du musst keine Angst vor Rudolf haben, Oskar. Der hat nur eine große Schnauze, aber da steckt nichts dahinter. Ich glaube, er ist sich noch nicht ganz sicher. Ich bin übrigens Gabi. Tim. Karl, hallo. Und ich bin Willi. Aber Freunde sagen Klößchen. Hallo, Klößchen. Was meinten Sie, du, gerade mit ungebetene Besucher fernhalten? Ja. Naja, eigentlich dürfte ich euch das gar nicht erzählen, aber könnt ihr ein Geheimnis für euch behalten? Klar, natürlich. Ja, das dachte ich mir. Ihr seht so ehrlich aus. Also, Rudolf und ich, wir wohnen hier. Im Kopf von unserem Freund, dem Clown. Echt jetzt? Ja, oh, cool. Und warum? Oh, meine Firma ist pleite gegangen. Und kurz darauf hat meine Frau mich verlassen. Und plötzlich hatte ich kein Geld und keine Wohnung mehr. Und dann hab ich den Park entdeckt und mich in dem Clown häuslich niedergelassen. Für Rudolf und mich reicht der Platz. Und wir haben unsere Ruhe. Oder besser hatten. Weil ungebetene Besucher kamen. Genau. In letzter Zeit waren öfter Kinder hier. So wie ihr jetzt. TKKG warfen sich vielsagende Blicke zu. Steckte Otto hinter den Diebstählen? Hast du gestern in der Geisterbahn die Schüler erschreckt? Nee. Ich hab zwar ein paar Gestalten an der Geisterbahn gesehen, mich aber lieber wieder vom Acker gemacht. Und dann wurde da drin rumgekreischt. Hab ich aber für einen Scherz gehalten. Was war denn los? 5 Mitschüler von uns wurden ausgeraubt. Wir sind Detektive und ermitteln in dem Fall. Mhm. Deshalb war die Polizei gestern Abend im Park. Ja. Verstehe. Ich habe mich mit Rudolf vorsichtshalber in unserem Clown versteckt. Wir dürfen hier nämlich gar nicht wohnen. Es sind 5 Handys weggekommen. Und Tim vermisst sein Portemonnaie. Ja. Genau. Und du brauchst doch bestimmt Geld, wo deine Firma ja pleite ist. Und also, da dachten wir... Also, ich dachte, Nee, mein Junge. Mit geklauten Handys habe ich nichts zu tun. Ich verdiene mein Geld mit Pfandflaschen sammeln. Aber ein Portemonnaie habe ich heute gefunden. Hier, Moment. Ja, hier, lag vor der Geisterbahn. Das ist meins. Ja. Und woher weiß ich, dass das stimmt? 20 Euro sind drin. Hat mir meine Mutter für ein Faschingskostüm gegeben. Die spare ich aber lieber. Und in der Seitentasche ist ein Foto von Oskar. Moment. Ja, du sagst die Wahrheit. Bitte sehr. Dankeschön. Damit wäre eine Sache schon mal geklärt. Und wir wissen, wer für die Lichter und das Heulen verantwortlich ist. Und dass unser Werwolf Rudolf heißt und ein Schäferhund ist. Ja. Und zwar ein ganz lieber. Ja. Irgendwie fühle ich mich schuldig. Warum? Naja. Zuerst ist hier nur ein Junge rumgestromert. Das war im letzten Herbst. Da waren Rudolf und ich gerade eingezogen. Ich wollte dem Burschen Schrecken einjagen, damit er Leine zieht. Und da hab ich mir die leuchtenden Clownsaugen ausgedacht. Und das Licht per Fernbedienung an- und ausgeknipst. Ich wollte schon fragen, wie du hier an Strom kommst. Ich hab den Elektromast da drüben angezapft. Aber ich leih mir den Strom quasi bei der Stadt. Natürlich. Ja, so habe ich Licht. Kann mir ein bisschen was kochen und einen Heizlüfter laufen lassen. Stimmt. Sonst würden wir den Winter gar nicht überstehen. Ziemlich clever. Ja. Das Ganze ging allerdings nach hinten los. Denn mit der Zeit schleppte dieser Junge immer mehr Kinder hier an. Richtige Gruseltouren veranstaltete er mittlerweile. Ein paar Mal war er auch tagsüber mit einem Biologen da. Der Typ war total begeistert von den ganzen Krabbeltieren und den Vögeln. Hab ich rein zufällig mit angehört. Schon klar. Der Junge heißt Alex. Seinen Eltern gehört das Gelände. Sie wollen den Park allerdings verkaufen, weil sie Geld brauchen. Na, großartig. Dann sind meine Tage im Clown ja bald gezählt. Psst, Ruhe mal eben. Da ruft jemand um Hilfe. Ja, eindeutig. Verdammt. Wo kommen die Rufe her, Otto? Vom Riesenrad, würde ich sagen. Oh, oh. Na dann nichts wie hin. So schnell sie konnten, rannten TKKG über das Parkgelände. An Achterbahn und Geisterbahn vorbei, immer den Hilferufen nach. Das Riesenrad war überhaupt nicht zu verfehlen. Es lag am Ufer eines kleinen Sees, wo schmutzig weiße Tretbootschwäne im Wasser dümpelten. Winzig wirkten sie gegen das riesige, kreisrunde Ungetüm mit den vielen Gondeln. Das kommt von ganz da oben! Tatsächlich, aus der obersten Gondel des Riesenrads winkte jemand. Hier bin ich! Das ist Alex! So ein Mist! Das sind bestimmt 50 Meter! Wie ist er denn da hochgekommen? Gute Frage! Alex, bist du das? Tim! Gott sei Dank! Holt mich hier runter! Bitte! Mir ist schon ganz schlecht! Aber wie? Es muss einen Schallkasten geben! Hä? Was muss es geben? Ich glaube, er sagte Zahnschmerzen. Quatsch, das klang wie irgendein Kasten. Ja. Wir tun, was wir können. Halt durch, Alex. Beeilt euch. Arbeitsteilung, Leute. Ich check mal, wie stabil die Gondeln überhaupt sind. Und ich schau nach, welchen Kasten er gemeint haben könnte. Karl öffnete eine kleine Metalltür an der Steuersäule des Riesenrads. Hier ist ein Schaltkasten. Die Hebel sind alle total verrostet. Während Tim in eine der ebenerdig hängenden Gondeln stieg. Oh, ganz schön wackelige Angelegenheit. Immerhin sitzen. Klößchen kletterte ihm hinterher. Ich schnall nicht, wie der da hochgekommen ist. Na, hochgekurbelt wird man ihn nicht haben. Nee. Ich probier mal einen aus. Karl drückte einen der Hebel nach vorne und das Riesenrad setzte sich ruckend in Bewegung. Oh nein! Raus da, ihr beiden! Schnell gewann die Gondel mit Tim und Klößchen an Höhe. Geht nicht! Wir sind schon zu hoch! Wir fahren eine Runde und dann springen wir ab. Oh. Gut, aber seid vorsichtig! Klar! Klößchen blickte panisch zur Aufhängung der Gondel, die immer weiter nach oben stieg. Hoffentlich fallen wir mit dem ollen Ding nicht runter. Werden wir schon nicht. Da, Alex ist schon unten und auch heil rausgekommen. Wieder gab es einen Ruck. Oh nein! Und das Riesenrad blieb stehen. Was ist denn jetzt los? Karl ist bestimmt nur an dem Steuerhebel hängen geblieben. Denk einfach an was Schönes, Klößchen. An Schokolade zum Beispiel. Ist gut. Schokolade. Tim bekam nun ebenfalls Muffensausen. Er hatte zwar keine Höhenangst, aber die Tatsache, dass das Riesenrad womöglich seit Jahren nicht technisch überprüft worden war, bereitete ihm doch Sorgen. Aber dann setzte sich das Rad wieder in Bewegung. Karl hat's gerockt. Aufpassen jetzt und bereit machen zum Absprung. Jawohl, Chef. Achtung, bei drei springen wir. Alles klar. Eins, zwei, drei! Aua! Alles in Ordnung, Jungs? Nun sag doch was! Was? Oh Mann, ihr macht vielleicht Sachen. Ich habe mein Bestes getan, Freunde. Aber unterwegs gab es ein kleines technisches Problem. Unglaublich, dass das Riesenrad überhaupt noch am Stromnetz hängt. Ja. Das müssen wir melden. Lass dich drücken, Karl. Was würden wir nur ohne dich machen? Ihr würdet da oben alt und grau werden, denke ich. Du kannst mich jetzt wieder loslassen, Klößchen. Oh, sorry. Danke, Karl Vierstein. Unser Lebensretter. Auch von mir ein dickes Danke. Das hätte auch anders ausgehen können. Allerdings. Hat ja geklappt. Ich möchte mich auch bedanken. Wenn ihr nicht gewesen wärt... Ach, schwamm drüber. Erzähl uns lieber, wie du darauf gekommen bist. Das habe ich mich allerdings auch gefragt. Na? Das darf ich nicht sagen. Dann lass mich mal raten. Das waren Finn und Luisa, oder? Woher weißt du... Weil jemand anders nicht in Frage kommt. Eben. Wir wissen nämlich zum Beispiel, dass Finn eins unserer beiden Fahrräder geklaut hat, die gestern hier draußen am Zaun standen. Ja. Zumindest sind seine Fingerabdrücke drauf. Und dann hat er es später im Fahrradkeller vom Internat abgestellt. Und wir vermuten, dass er dir und den anderen in der Geisterbahn die Handys geklaut hat. Mhm. Zusammen mit Luisa, die wahrscheinlich das andere Rad gestohlen hat. Mhm. Und da haben wir uns gefragt, wie du damit drin hängst. Und ob ihr die Handykohle vielleicht durch drei teilt. Was? Nein! Ich hänge nirgendwo mit drin. Dann erzähl uns doch einfach, warum du da gerade oben in der Gondel hingst. Ja. Wir können aber auch Fingerabdrücke vom Schaltkasten nehmen. Dann wissen wir bald, ob Finn dich da hochgebracht hat. Reine Routinearbeit. Genau. Ist ja gut. Ihr habt gewonnen. Es waren Finn und Luisa. Aha. Natürlich. Aber ja. Sie haben sich vor einer Stunde hier mit mir verabredet, mich dann in die Gondel gesperrt, bis ganz nach oben gefahren und dort hängen lassen, damit ich merke, dass sie es ernst meinen. Was ernst meinen? Nun red schon. Sie sind ja nicht da. Ja. Ihr habt recht. Sie waren es, die gestern in der Geisterbahn unsere Handys geklaut haben. Aha. Sie haben mitgekriegt, dass ich wieder eine Gruseltour mache und da haben sie sich das wohl überlegt. Ich wusste nicht, dass die da auftauchen würden, ehrlich. Und als ich die Handys dann heute Morgen in Finns und meinem Zimmer gefunden habe, hat er gemeint, dass er mich bei meinen Eltern verpfeift, wenn ich erzähle, dass er und Luisa die Diebe sind. Hä? Kapier ich nicht. Was will er deinen Eltern denn verraten? Dass du diese Touren im Park machst? Nein. Vor einiger Zeit war ein Biologe hier. Ich habe ihn zufällig getroffen. Er hat sich ganz genau aufgeschrieben, welche Tierarten bei uns liegen. Da sind echt total seltene dabei. Wasserfledermäuse, ein Waldkauz, Eisvögel und so. Die kenne ich ja. Dabei ist mir klar geworden, dass die alle ihr Zuhause verlieren, wenn der Park abgerissen wird. Und dann? Habe ich diese Information einer Umweltschützerin zugespielt. Eine, die sich dafür einsetzt, dass der Wunderlandpark erhalten bleibt. Mit all seinen Tieren. Und die um jeden Preis verhindern will, dass hier Häuser gebaut werden. Naja, eigentlich eine super Sache. Total. Die Frau mag ich jetzt schon. Ja. Aber nun hat sie sich an eine Zeitung gewandt und all die geheimen Infos weitergegeben. Oh. Im Tagesboten war heute ein Riesenartikel. Und meine Eltern springen im Dreieck. Mist. Sie würden den Park ja gern wieder eröffnen, haben aber kein Geld. Deswegen müssen sie das Gelände verkaufen. Aha. Aber wenn das jetzt hier so eine Art geschütztes Biotop wird, kann es sein, dass der Park nicht verkauft werden darf. Und dann gucken meine Eltern in die Röhre. Und ich bin schuld dran. Ja. So, jetzt wisst ihr's. Ganz schön verzwickte Kiste. Kann man wohl sagen. Wir helfen dir, Alex. Ehrensache. Es gibt für alles eine Lösung. Ja? Und die wäre? Zunächst mal wirst du deinen Eltern über kurz oder lang die Wahrheit sagen müssen, damit diese Lügerei ein Ende hat. Na super. Und was noch? Wir müssen Finn und Luisa auf frischer Tat beim Clown erwischen. Was? Wie wollt ihr das denn machen? Wir werden ihnen eine Falle stellen und einen Köder auslegen. Was denn für ein Köder? Dich, Klößchen. Was, mich? Wieso das denn? Du hast doch neulich erzählt, dass deine Mutter so ein super mega teures Smartphone geschenkt bekommen hat. Ja, aber sie benutzt es nicht. Kommt damit nicht klar. Und? Ich kenne da zwei Leute, die auf super mega teure Smartphones stehen. Finn und Luisa. Bingo. Coole Idee, Gabi. Wir müssen sie nur morgen in den Park locken. Und wenn sie dann versuchen, dir das Handy zu klauen, schlagen wir zu. Okay. Klingt erstmal ganz gut. Mit Alex sind wir fünf. Da müssten wir eigentlich mit den beiden fertig werden, oder? Du hast Oskar vergessen. Ach klar, entschuldige Oskar. Und außerdem gibt es da noch jemanden, der uns bestimmt hilft. Ach ja? Wen meinst du, Gabi? Ich sag nur, Werwolf. Oh, oh. Finn und Luisa schluckten den Köder. Ein super mega teures Smartphone, da konnten sie nicht widerstehen. T TKKG und Alex hatten ihnen weisgemacht, dass sie am nächsten Abend eine Gruseltour unternehmen würden und Klößchen alles mit seinem neuen Monster-Handy filmen wollte. Wie sich Alex vom Riesenrad hatte retten können, danach fragten die beiden Nachwuchsganoven zum Glück nicht. Dann wurde Otto in den Plan eingeweiht und er erklärte sich gerne dazu bereit, mit Schäferhund Rudolf im entscheidenden Moment einzugreifen. Weiß Otto Bescheid, dass wir uns hier treffen? Ich hab ihm gesagt, in der alten Eisbude. Okay. Und mein Handy habe ich ihm für alle Fälle auch gegeben. Ich hab ja jetzt das Megateil von meiner Ma. Dann kommt er bestimmt gleich. Mhm. Schlau, dass du die Hülle von dem Luxusding mit einer Schnur an deiner Hose festgebunden hast, Klößchen. Ja, oder? Es gibt hier mehrere alte Eisbuden. Vielleicht hättest du lieber sagen sollen, die am Seeufer, kurz vorm Riesenrad. Oh, oh nein. Ups. Sorry. Nicht schlimm. Wenn er in 5 Minuten nicht da ist, rufen wir ihn an. Und bis dahin machen wir die Taschenlampen aus. Und sitzen hier im Dunkeln? Klar, wir sehen Otto und Rudolf ja kommen. Und Finn und Luisa wissen erstmal nicht, wo wir sind. Wenn ihr meint. Okay, dann also Lampen aus. Wie gut, dass man Schokolade auch im Finstern essen kann. Hier, möchte jemand ein Stück? Alles ging blitzschnell. Und ehe sich TKKG und Alex versahen, erkannten sie nur noch die Umrisse zweier Gestalten, die zum Seeufer rannten. So ein Mist. Wir müssen uns die ganze Zeit gefolgt sein. Mein Handy ist weg. Meins auch. Meins ist auch nicht mehr da. Meins zum Glück ja. Los, hinterher. Die beiden Gestalten sprangen in einen der Tretbootschwäne, die an einem Holzsteg im Wasser dümpelten, legten vom Ufer ab und fuhren auf den See hinaus. Im fahlen Mondlicht konnte man erkennen, dass es tatsächlich Finn und Luisa waren. Wir nehmen auch einen Schwan und verfolgen sie. Aber zu 5 sind wir viel schwerer und langsamer. Dann müssen eben 2 von uns treten und 3 paddeln. Und womit paddeln wir? Wir brechen 3 Holzlatten aus dem Steg. Der ist eh morsch. So machen wir's. Oh, 2 Pedale sind kaputt. Es kann nur einer treten und dabei steuern. Das macht Tim. Der hat am meisten Kraft in den Beinen. Läuft. Karl, wir beide und Alex paddeln. Okay. Ja. Yep. Hier, nimm mal die Holzlatte, Gabi. Hier, Karl. Hast du auch eine? Danke. Dann rufe ich Otto an. Mach schön Platz, Oskar. Leine ist los. Wir können ablegen. Dann mal Tempo, Leute. Nun geh schon ran, Mann. Otto, Klößchen hier, wo bist du? Auf der Seeseite gegenüber vom Riesenrad? Da ist auch eine Eisbude? Perfekt! Nee, das würde jetzt zu lange dauern. Bleib einfach dort am Ufer stehen und mach alles wie geplant. Müsste gleich ein Tretbootschwan auf dich zukommen. Darauf sind die Handydiebe. Und das dahinter in dem anderen Schwan, das sind wir. Okay, dann also wie besprochen. Sobald sie in Sichtweite sind. Ja, bis gleich! Und? Wir fahren direkt auf ihn zu. Er hat bei der Eisbude am anderen Ufer gewartet. Okay. Manchmal ist es also gut, wenn man nicht alles genau plant. Das war pures Glück, mein Lieber. Wir kriegen euch, ihr gemeinen Diebe. Räum weiter. Da hinten ist schon das Ufer. Los, Otto. Jetzt kommt's auf euch an. Beeindruckend. Das macht aber ganz schön was her. Okay. Schön schaurig. Oh, ruhig, Oskar. Das ist nur Rudolf. Den kennst du doch. So klingt ein Schäferhund, wenn er in ein Megafon jault. Und Otto macht mit. Jetzt müsste er gleich den Scheinwerfer einschalten. Silbriges Licht flammte am Seeufer auf. Davor der Umriss eines großen Wolfs, der natürlich niemand anders als Schäferhund Rudolf war. Seine Augen schienen zu leuchten. Cool. Ja, total. Finn und Luisa hatten vor Schreck aufgehört, in die Tretbootpedale zu treten. Der Verfolgerschwan näherte sich unaufhaltsam. Scheiße, was ist das? Ich weiß nicht. Neben Werwolf Rudolf tauchte der rauschebärtige Otto auf und guckte extra grimmig. Dann hielt er sich das Megafon vor den Mund. Wir wollten niemanden stören. Ganz bestimmt nicht. War das geplant? Nee, aber gut geschauspielert. Ja. Paddeln einstellen, Leute. Klößchen zückte das Handy seiner Mutter und schoss ein Foto nach dem anderen. Finn und Luisa sahen auf keinem besonders glücklich aus. Was wollt ihr? Dass ihr euch stellt und die gestohlenen Handys zurückgebt. Ich habe euren Überfall eben nämlich hiermit gefilmt. Klößchen hielt das Telefon hoch. Verdammt. Nein, aber das hast du doch gar nicht. Na und? Das müssen die doch nicht wissen. Klößchen. Also gut, ihr habt gewonnen. Wir geben auf. Ja! Schon wenig später flackerte Blaulicht über die Uferböschung vom Wunderlandsee. Otto hatte mit Klößchens Handy die Polizei verständigt, sich aber vor deren Eintreffen rechtzeitig wieder in seinen Clown zurückgezogen. Unangenehme Fragen konnten er und Rudolf nicht brauchen. Finn und Luisa allerdings mussten diese über sich ergehen lassen. Sie gestanden die Diebstähle und waren insgeheim froh, dass der Spuk endlich vorbei war. Kommissar Glockner hatte auch an diesem Abend keinen Dienst und so brachten seine Kollegen TKKG und Alex nach Hause und ins Internat. Morgen, Alex. Hey, ihr vier. Hallo. Hi. Guten Morgen. Und, Ärger gekriegt? Mein Papi war ganz schön sauer, dass wir wieder im Park unterwegs waren. Meine Eltern haben sich auch total Sorgen gemacht. Was grinst du denn so, Alex? Ich glaube, er weiß was, was wir nicht wissen. Leute, ihr werdet es nicht glauben. Aber der Wunderlandpark wird wieder eröffnet. Was? Nee, ne? Ist ja ein Ding. Erzähl. Nach dem Zeitungsartikel gestern im Tagesboten hat sich ein Geldgeber bei meinen Eltern gemeldet. Er war früher oft mit seinen Kindern bei uns im Park. Und jetzt will er dabei helfen, dass das Riesenrad sich wieder dreht. Für alle. Oh. Cool. Glückwunsch. Mega. Danke. Und was passiert mit den ganzen Tieren? Na, die bleiben. Gut, die Hälfte des Geländes soll so eine Art Landschaftspark werden. Mit Grünflächen und Biotopen und so. Und der Rest wird nicht mehr so rummelig wie früher. Ein bisschen leiser. Toll. Obwohl die Geisterbahn und die Achterbahn natürlich wieder rollen werden. Das ist ja toll. Ich freue mich, Alex. Für euch und die Tiere. Ich habe meinen Eltern auch erzählt, dass ich die ganzen Infos an die Umweltschützerin gegeben habe. Und wisst ihr, was sie gesagt haben? Nö. Was? Sie fanden's gut. Ach, echt? Ja. Denn wenn ich es nicht gemacht hätte, dann wäre der Zeitungsartikel nicht erschienen. So. Und der Geldgeber hätte sich nicht gemeldet und meine Eltern hätten den Park verkaufen müssen. Tja, Ehrlichkeit zahlt sich eben aus. Tut sie doch eigentlich immer. Mhm. Na, sagen wir, fast immer. Wenn man zum Beispiel in einem umgestürzten Plastikclown wohnt und das eigentlich verboten ist, dann kann man nicht einfach zu jedem ehrlich sein und es ihm auf die Nase binden. Mhm. Sonst fliegt man nämlich da raus. TKKG kann man es auf die Nase binden. Wir sind ja auch nicht jeder. Was passiert denn jetzt eigentlich mit Otto und Rudolf? Ja, wo wohnen sie demnächst, wenn der Park wieder aufmacht? Ja. Ich werde meinen Eltern vorschlagen, dass sie Otto einen Job geben. Als professioneller Erschrecker in der Geisterbahn oder so. Echt? Cool. Dann verdient er Geld und kann sich auch wieder eine Wohnung leisten. Und vielleicht darf er ja sogar im Clown wohnen bleiben. Sehr gut. Das wünsche ich ihm. Ich auch. Ja. Drücken wir ihm einfach ganz fest die Daumen. Genau. Das wird schon. Finn und Luisa fliegen übrigens von der Schule, sagt mein Vater. Was? Echt? Mhm. War ja auch ganz schön heftig, was sie da abgezogen haben. Ja. Ich kann nicht sagen, dass ich Mitleid mit ihnen habe. Ich auch nicht. Nee. Nicht wirklich. Na, Alex? Was geht? Oh, nee. Ben und Nick. Na, super. Organisierst du wieder eine Gruseltour? Nee. Die Zeiten sind vorbei. Da wird mich auch keine 10 Pferde mehr reinkriegen. Ja, mich auch nicht. Der Werwolf war zu krass. Ja, Mann. Findet ihr? Geht eigentlich. Wir sind jetzt mit ihm befreundet. Ja, er heißt Rudolf. Ihr seid mit dem Werwolf befreundet? Ja. Was dagegen? Und er heißt Rudolf. Klar. Wie denn sonst? Ihr seid echt solche Vögel. Ich glaub's nicht. Oh, komm, Mann, wir gehen. Ja, Mann. Rudolph the Red-Nosed Werwolf. Ohne Worte. Also, ich gehe unseren Werwolf und sein Herrchen nachher wieder besuchen. Kommt irgendwer mit? Auf jeden. Was denkst du denn? Na klar. Er muss doch die Neuigkeiten erfahren, dass der Park nicht verkauft wird. Hi, Alex. Hallo. Ich glaube, mit Marlene und Celine hast du 2 lebenslange Fans gewonnen. Gruselturn veranstalten macht anscheinend sexy. Klößchen. Hört bloß auf. Ich kann die beiden nicht mal auseinanderhalten. Ich auch nicht. Also dann,